Lektion 8, Hörtext 3. Wie macht man aus vielen Hochhäusern eine Stadt? Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer, und willkommen bei unserer Sendung Streitgespräch. Heute über die Zukunft von Marzahn, der größten Neubausiedlung Europas am Rande Berlins. Hier leben auf nur 30 Quadratkilometern Beton 150.000 Menschen. Das entspricht der Einwohnerzahl einer Stadt wie Leverkusen oder Osnabrück. Es gibt hunderte von Häusern, aber eines sieht aus wie das andere. Das Resultat industrieller Fließbandarchitektur. Und die meisten Häuser, die erst zwischen 1977 und 1990 entstanden sind, sind in schlimmem Zustand. Die Zwischenwände dünn wie Pappe, die Bäder nicht gefliest, eine vernünftige Wärmedämmung fehlt, Aufzüge funktionieren nicht, die Balkone sind nicht begehbar. Herr Weißnich, Sie sind seit kurzem Chef der Wohnungsbaugesellschaft und damit jetzt verantwortlich für die Zukunft dieser Neubausiedlung. Wie konnte es zu einer solchen architektonischen Katastrophe überhaupt kommen? Nun, Herr Babbel, wir haben auch hier von der früheren DDR ein sehr schweres Erbe übernommen. Marzahn sollte sozialismusgemäßes Wohnen demonstrieren. Und es wurde zur Bankrotterklärung der DDR-Planwirtschaft. Marzahn ist kein Einzelfall. Es ist typisch für den sozialistischen Größenwahn. In nur 20 Jahren wollte man in der DDR insgesamt 3 Millionen Wohneinheiten schaffen, um die katastrophale Wohnungsnot zu beenden. Nur 3 Monate Zeit nahm man sich in Marzahn, um ein Hochhaus zu bauen. Wir im Westen haben uns damals gefragt, wie machen die das? Wie kriegen die so kurze Bauzeiten hin? Heute wissen wir es. Um den Plan zu erfüllen, war jedes Mittel recht. Wichtige Einrichtungen wie Läden, Kneipen oder Arztpraxen wurden vom Plan gestrichen. Einfach nicht gebaut. Es wurde Material von schlechter Qualität benutzt und bei der Ausführung arbeitete man fehlerhaft und nachlässig. Überall wurde geschludert und geschummelt. Viele Häuser wurden von den Behörden freigegeben, obwohl die Arbeiter noch nicht mit allen Arbeiten fertig und die Architekten deshalb mit dem Bezug der Wohnungen nicht einverstanden waren. Aber das heißt doch im Klartext, Marzahn ist nicht bewohnbar. Menschenwürdiges Wohnen ist hier nicht möglich. Was also soll geschehen? Herr Dynamit, Sie sind Architekt und haben einen radikalen Vorschlag zur Zukunft Marzahns gemacht. Richtig. Ich gehe davon aus, dass Marzahn nicht mehr zu retten ist. Eine menschenfeindliche Planung, schlecht realisiert, da ist die Entwicklung zum Slum vorprogrammiert. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat kürzlich geschrieben, wer in einer solchen Mietskaserne leben muss, wird asozial. Wenn wir eine solche Ghettobildung verhindern wollen, gibt es nur eine Lösung. Abreißen und völlig neu planen und aufbauen. Das ist langfristig mit Sicherheit die billigere und bessere Lösung. Niemand kann heute wissen, welche Zeitbomben noch in Marzahn versteckt sind. Asbest in den Platten, Dioxin im Boden, Standfestigkeit der Hochhäuser. Also keine Hoffnung mehr für Marzahn? Frau Heimlieb, Sie wohnen seit 8 Jahren mit Ihrer Familie im 11. Stock eines Hochhauses in Marzahn. Wie sehen Sie das als unmittelbar Betroffene? Also abreißen? Nein. Mit einem solchen Plan ist, glaube ich, hier niemand einverstanden. Wo sollen wir denn hin? Natürlich, Mängel gibt es genug, da haben Sie alle schon recht. Wir haben zum Beispiel Probleme mit der Heizung. Wir müssen die Fenster öffnen und schließen, um die Wohnungstemperatur zu regulieren. Und neulich, als wir einen Wasserrohrbruch hatten, da hat sich die Wand zur Nachbarwohnung einfach aufgelöst, wie ein Maggiwürfel. Und trotzdem fühlen wir uns hier zu Hause. Als wir vor 8 Jahren hierher zogen, waren wir froh über unsere schöne Neubauwohnung. Endlich waren wir raus aus der kalten Altbauwohnung in der Innenstadt. Die Luft hier draußen ist besser, es ist ruhig und mit U- und S-Bahn sind wir in 35 Minuten am Alexanderplatz, mitten in der Stadt. Und irgendwie hat es hier auch etwas Dörfliches. Man trifft sich im Einkaufszentrum, man kennt sich über die Kinder, die Leute stehen auf der Straße und reden miteinander. Das ist nicht nur meine Meinung. Regelmäßige Umfragen haben ergeben, dass 2/3 der Befragten mit dem Leben hier in Marzahn insgesamt zufrieden sind. Und asozial, das stimmt ja nun wirklich nicht. Die Hälfte der erwachsenen Bewohner haben einen Hochschul- oder Fachhochschulabschluss. Hier sind wirklich alle Bevölkerungsschichten vertreten. Hier wohnt die Verkäuferin neben dem Ingenieur, die Sekretärin neben dem Professor, die Krankenschwester neben dem Arzt. Mit anderen Worten, Marzahn ist besser als sein Ruf. Die Marzahner selbst beurteilen Marzahn offensichtlich besser als die Nicht-Marzahner. Sie wollen nicht abreißen, sondern erhalten und verbessern. Gibt es denn dazu schon Pläne, Herr Weißnich? Ideen gibt es viele. Und damit sie Wirklichkeit werden, haben wir die Plattform ins Leben gerufen. Einen runden Tisch von Experten, Politikern und Bewohnern. Hier führen wir mit den Einwohnern Gespräche über die Frage, wie macht man aus vielen Hochhäusern eine Stadt? Am dringendsten sind natürlich Verbesserungen in den Wohnungen. Aber genauso wichtig ist die Schaffung eines wirklichen Zentrums mit vielfältigen Dienstleistungen und breitem Kultur- und Freizeitangebot. Auch die Begrünung der vielen unbebauten Flächen zwischen den Hochhäusern, die Anlage von Parks, Sport- und Spielplätzen stehen ganz oben auf unserer Wunschliste. Dann können wir Ihnen ja nur wünschen, dass dieses Experiment gelingt, dass für die vielen guten Ideen auch genügend Geld da ist und dass Marzahn zu einer Stadt wird, in der sich die Menschen zu Hause fühlen. In jedem Fall ist Marzahn ein Testfall dafür, wie die neue Bundeshauptstadt mit ihren Einwohnern umgeht und ein Modell für die vielen anderen kleinen Marzahns im Neuen Osten.